Unser Geburtstagskind soll leben, sie wird uns Kuchen geben, das Blutchenlebe hoch, hoch, hoch, hoch. Und nun wird uns Mühlchen das Geburtstagsgedicht aufsagen. Ach ja, das wird fein. Oh ja. Fang ja an, Mühlchen. Ja. Heute zu dem Geburtstagsfeste wünsche ich das Allerfeste. Allerbeste. Vorsichtig. Glück und Glück und Glück und Glück und Glück und Glück. Und Glück. Heute zu den Weihnachtsfesten. Geburtstagsfeste. Naja, Geburtstagsfeste. Wünsch ich. Toll. Warum spuckst du denn? Naja, wenn die mich immer auflachen. Aber ich fang noch mal von vorne an, Friedrichsen. Ja, ich fang noch mal von vorne an. Heute zu dem Geburtstagsfeste wünsche ich das Allerbeste. Groß, richtig. Glück, Gesundheit, langes Leben soll der liebe Gott dir geben. Bravo. Bravo, mein kleines Friedelchen. Das war wirklich ganz schön. Die kleine Friede. Oh Gott, ist doch mein liebstes Kind.